Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht eine offene Telefon-Talkshow. Und offen heißt, dass ihr euch ganz einfach bei mir melden könnt, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 5678 111. Und genau diese Nummer hat Jana gewählt. Und Jana ist 15 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen. Hallo Jana. Ja. Ja, jetzt bist du dran. Ja. Um was geht's denn? Ich wollte was von meinem Freund erzählen. Von deinem Freund? Ja, der ist 25 Jahre älter als ich. 25 Jahre älter? Ja. Das muss ich gerade mal rechnen. Du bist 15. Dann ist der Freund wie alt? 40. 40 Jahre. Ja. Ja, erzähl mal, was ist das für eine Freundschaft, für eine Verbindung? Das ist schon keine Freundschaft mehr, das ist eine richtige Beziehung. Wir sind seit einem halben Jahr zusammen und unternehmen auch einiges miteinander und haben viel Spaß und ja. Und ich bin tierisch verknallt in ihn. Du bist tierisch verknallt in ihn? Ja, von mich. Wo hast du ihn denn kennengelernt? Oder wo habt ihr euch kennengelernt? Bei Bekannten. Ich habe ihn das erste Mal gesehen, da war er noch verheiratet. Mhm. Und ein anderes Mal war ich da, da war er dann geschieden und kam mit den Kindern und da hat es dann gefunkt, er hat mich abends nach Hause gebracht und Was heißt denn gefunkt? Er hat dich nach Hause gebracht? Von wem ist denn da der erste Schritt ausgegangen? Beim von Funken? Ihm aus. Ich bin mit Kopf nach unten und schweigend neben ihm hergegangen. Mhm. Und was hat er gemacht? Ja, er hat wir sind dann stehen geblieben in einer dunklen Ecke und dann hat er meinen Kopf angehoben und einen Moment in die Augen geschaut und dann haben wir uns angefangen zu küssen. Mhm. Wissen deine Eltern Bescheid darüber? Ja. Die wissen Bescheid? Ja. Aha, und was haben die gesagt? Die sind wahrscheinlich ja im selben Alter ungefähr, ne? Ja, doch. Wie alt ist dein Papa zum Beispiel? 42. 42, ja. Ja, siehst du. Was sagen deine Eltern dazu? Im Moment haben die ihre Mach doch was du willst Phase. Mhm. Also die haben jetzt nicht strikt gesagt, hier Jana, das kommt nicht in die Tüte. Du bringst uns nicht so einen alten Sack nach Hause. oder auch ernster ausgedrückt, hier, das wollen wir nicht. Du bist immerhin, du bist ja nicht mehr 16 Jahre alt. Das ist ja noch komplizierte, auch rechtlich gesehen komplizierte Geschichte. Du bist, wenn man zwischen 14 und 16 ist, die haben gesagt, mach, wenn du willst, du machst eh was du möchtest oder so. Ihr Spruch ist, mach was du willst, aber komm nicht mit dem Kind nach Hause. Mhm, Jetzt hat der Mann, dein Geliebter, der 40 Jahre alt ist, hat auch Kinder. Die sind wahrscheinlich schon älter als du, ne? Nein. Wie alt sind die? 5, 9 und 11. Mhm. Und du hast gerade gesagt, da war, als er noch verheiratet war. Ist er das jetzt nicht mehr? Er ist geschieden. Mhm. Mhm. Wie lange läuft das jetzt zwischen euch beiden? Ein halbes Jahr. Schon ein halbes Jahr. Und mit Verlobung. Bitte? Mit Verlobung. Wie bitte, mit Verlobung? Ja. Das glaube ich dir nicht. Doch, das ist wirklich so. Ich meine, hätte ich ein bisschen von ihm zeigen. Bitte? Hätte ich ein Bildtelefon, würde ich dir den Ring zeigen. Ja. Ich meine, ich kann ja verstehen, wenn du sehr verknallt bist mit deinen 15 Jahren, ich weiß noch nicht, was in diesem Mann, diesem 40-jährigen Mann vorgeht, der sich mit einem 15-jährigen Mädchen verlobt, nachdem er ein halbes Jahr mit ihr zusammen ist. Ist mir schon alles ein bisschen suspekt, ehrlich gesagt. Tja. Es ist aber. Und das haben deine Eltern auch einfach so hingenommen, eine Verlobung? Das wissen sie noch nicht so genau. Also sie wissen, dass ich einen Ring von ihm habe, aber was dahinter steckt, wissen sie. Mhm. Wie sieht denn dann euer Umgang, eure Verbindung, eure Beziehung überhaupt aus? Also beispielsweise, wie oft seht ihr euch? Nicht sehr oft. Er wohnt 90 Kilometer von mir entfernt. 90 Kilometer? Ja, doch. Und wo seht ihr euch? Ja, also er holt mich dann mal ab, oder er kommt hierher und dann gehen wir schick essen oder ins Kino. Ja. Oder, ja, doch. Erlauben denn deine Eltern, dass er dann mit auch zu euch in die Wohnung, in dein Kinderzimmer kommt? Nein. Das nicht? Nein. Haben denn schon mal die Eltern mit ihm gesprochen? Haben die sich kennengelernt mal? Nee, das möchte ich nicht. Also du hast den Eltern nur davon erzählt, passt auf, ihr Lieben, hier ist ein Mann, der ist 40 Jahre alt, mit dem bin ich jetzt zusammen. Soweit ist der Stand der Information bei denen. Ja, weniger, sie haben es nicht rausgekriegt, sie haben es nicht von mir erfahren, sie haben es rausgekriegt durch die Telefonrechnung. Mhm. Ach so. Weil wenn die von 50 auf 300 Mark ansteigt, ja. Ist da schon irgendwas im Busch, ne? Die haben nie mal gesagt, ja, also wenn es denn schon so ist, dann wollen wir den zumindest mal kennenlernen. Das haben die nicht gesagt. Haben sie schon gesagt, aber dann habe ich gesagt, bevor ich euch den vorstelle, schneide ich mir irgendwas ab. Aber warum denn? Also wenn nee, wir... Das muss ich nicht haben. Warum ich nicht? Ich kenne meine Eltern so gut. Vor was hast du denn Angst? Wie könnten denn die Eltern eventuell reagieren? Meine Eltern sind ein bisschen merkwürdig. Bisschen doll merkwürdig. Was heißt das? Das verstehe ich ja so nicht erstmal. Die sind, ich weiß nicht. Man kann sagen, die sind klapsmühlenreif. Klapsmühlenreif? Na gut, das sagt mir nur auch noch nicht so sehr viel. Ja, also ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Die sind einfach eher doch, das ist schwer zu beschreiben, die sind einfach nur blöd. Also, du willst auf jeden Fall deinen Freund ihm nicht vorstellen. Nein. So ein großer Altersunterschied, da hat man ja auch ganz verschiedene Interessen. Und da, Nö. Und man hat natürlich auch ganz andere Erfahrungen. Du hast andere Erfahrungen bisher in deinem Leben gemacht wie er. Jetzt mal beispielsweise im Punkt Sexualität, wie läuft das denn bei euch, zwischen euch beiden? Noch nicht. Bei mir ist Theorie 1 und Praxis unbewertet. Wie noch nicht? Ihr habt noch keinen sexuellen Kontakt miteinander gehabt? Nee, noch nicht so richtig. Mhm. Was heißt denn noch nicht so richtig? Ja, also... Ach Gott. ja, wir haben noch nicht miteinander geschlafen. Ihr habt noch nicht miteinander geschlafen, aber so Händchen halten und knutschen und so läuft auf jeden Fall. Ein bisschen mehr. Und ein bisschen mehr auch. Mhm. Du sagst gerade, dann geht ihr ins Kino oder schick essen oder so, aber da, wo normalerweise 15-Jährige sich so rumtreiben, kann sich ja in der Regel oder wird sich auch kein 40-Jähriger rumtreiben. Das ist für dich kein Problem? Ja, auch. Ja, auch. Also manchmal hat das Gefühl, der ist noch nicht 40, der ist erst 16. Erst 16, ja. Deswegen hast du eigentlich angerufen, Jana. Das scheint alles so ganz locker zu sein. Oder siehst du da doch irgendwie ein Problem? Das einzige Problem ist, Gesetz. Das Gesetz. Das ist das, was mir tierisch auf den Keks geht. Nun bist du ja 15, wann wirst du 16? Nächstes Jahr im Januar. Nächstes Jahr im Januar, also gerade ja, erst. Gerade gestern. Ich gratuliere dir nachträglich zum Geburtstag. Desto mehr allerdings macht mich das stutzig, was mit diesem Mann los ist, dass der mit einem 14-jährigen Mädchen sich einlässt. Aber da bist du nicht die richtige Gesprächspartnerin. Da müsste ich eigentlich mit deinen Eltern reden oder mit ihm persönlich, was da gebacken ist. Du hast aber für dich den Eindruck, dass der dich nicht überfährt, dass der nicht dich zu irgendwelchen Dingen drängt, die du nicht machen möchtest? Nein, absolut nicht. Also dieser Mensch ist sowas von geduldig, das habe ich bei noch keinem erlebt. Mhm. Wenn ich sage, ich möchte das jetzt nicht, dann akzeptiert er es und er fragt mich weiter nach. Also keine Spur von Misstrauen, dass er letztendlich nur darauf aus ist, mit dir Sex haben zu wollen oder... Nein. Das nicht, auf keinen Fall. Absolut nicht. Also wenn die Liebe so groß ist, dann könnte er sich ja, oder werdet ihr euch ja auch noch ein Jahr gedulden, bis du 16 bist. So lange ist es dann ja auch nicht mehr hin. Und dann sind die gesetzlichen Gegebenheiten ja nur schon ganz anders wieder. Na? Ja, doch. Mhm. Wie stellst du dir denn jetzt eure gemeinsame Zukunft vor? Ja, also er zieht jetzt bald um in größere Wohnung. Ein Familienhaus ist das. Mhm. Und ja, wenn ich dann mit der Schule hier soweit fertig bin, dann werde ich wahrscheinlich zu ihm ziehen und mal gucken. Das wird dann aber erst nächstes Jahr sein oder so? Nee, also mit 17. Mit 17, ja. Na gut, also von dieser Seite, von dieser Warte aus kann ich da ja auch jetzt nicht mehr, nicht viel mehr zu sagen, als das so zu kommentieren, wie ich es gerade gemacht habe. Ich hoffe, dass ihr, dass du auch so die Geduld und dass er die Geduld dann auch hat, dass ihr warten könnt, bis du 16 bist. Und vielleicht wäre es doch ganz gut, wenn du nochmal überlegen würdest, dass die Eltern und er sich mal kennenlernen. Oh, doch. Ja, du sträubst dich dagegen, ich weiß schon, aber sicherlich wäre es nicht der ganz falsche Plan. Ja. Die 15-jährige Jana, die mit einem 40-jährigen Mann zusammen ist, gibt's auch auf der Welt. Und wenn das wirklich alles so ist, wie du es jetzt geschildert hast, habe ich dennoch einen üblen Beigeschmack, aber wollen wir hoffen, dass die ganze Sache gut über die Bühne geht und sich gut weiterentwickelt. Okay. Ja, alles Gute, Jana. Domian? Ja. Krieg ich noch ein Autogramm von dir? Kriegst du. Ein frisch gedrucktes und das schönste überhaupt, was ich habe. Aber da musst du auflegen und wir rufen dich nochmal an. Wegen der Adresse. Okay? Gut. Tschüss. Tschüss. Jetzt wird's noch jünger. Jetzt haben wir eine 14-Jährige dran. Und die heißt Sarina. Stimmt das? Ja, hallo Domian. Nicht Sabrina, sondern Sarina. Sarina, ja. Und Sarina hat einen Freund, der ist 60. Nee. Sag mal, Sarina, ich werde jetzt über dich reden, über dein Thema. Du bist ja ungefähr so alt wie Jana gerade, die 15 war. Ja. Was hältst du von dieser Geschichte, dass sie einen Freund hat, der ihr Vater sein könnte? Ja, also mein Fall wäre das nicht, aber muss eigentlich jeder selber wissen, oder? Wärst du da so, dass du sagst, das muss man tolerieren, wenn die beiden damit klarkommen? Mhm. Genau. Aber hast du nicht auch so ein bisschen ein ungutes Gefühl? Also mein erster Gedanke wäre, da vergrabt sich irgendein 40-Jähriger an einer 14-Jährigen. Mhm. Hast du ihr das so geglaubt, dass das so ganz gleichberechtigt ist und dass Jana letztendlich sagt, was sie möchte und dass das dann auch gemacht wird? Nee, irgendwie nicht. Doch nicht? Mhm. Nee. Also auch irgendwie ein ungutes Gefühl? Ja, doch, würde ich sagen. Auf jeden Fall für dich wäre es das, dein Fall wäre es nicht. Nein. Wie alt dürfte denn dein Freund höchstens sein? Du bist 14. 17. Auf keinen Fall älter. Nein. Aber deswegen hast du wahrscheinlich gar nicht angerufen heute Abend. Nee, war mir fast ein bisschen schlimmer. Was ist denn los? Und zwar, ich habe, vor 2 Wochen wurde ich beim Clown erwischt. Mhm. Und wurde dann mit der Polizei nach Hause gefahren. Wo hast du geklaut? Bei Schlecker. Bei Schlecker? Und was hast du geklaut? Schminke. Für wahrscheinlich 1,98 Mark oder so? Ja, so ungefähr. Wie viel denn? Wie viel Geld war das denn? Insgesamt war das für knapp 20 Mark. 20 Mark. Gut, dann bist du mit der Polizei nach Hause gefahren worden, und dann? Ja, und mein Vater, der hat jetzt vor kurzem geheiratet und ich habe eine Stiefmutter. Mhm. Und mein Vater war arbeiten und meine Stiefmutter war nur da und die erpresst mich jetzt und hat gesagt, ich werde deinem Vater nichts sagen, aber dafür muss ich jetzt für meine Stiefmutter klauen gehen. Wie bitte? Dafür musst du für die Stiefmutter klauen gehen? Ja, also die sagt irgendwas nicht, und aber dafür muss ich für meine Stiefmutter klauen gehen. Und wenn ich das nicht mache, oder beziehungsweise ich würde meinem Vater alles beichten, dann hat sie gesagt, wird sie dafür sorgen, dass ich in ein Heim oder ein Internat komme. Das ist aber eine harte Geschichte. Ja. Was verlangt sie denn von dir? Was sollst du denn nur, was sollst du denn klauen? Also ich darf nur in diesem Schleckerladen klauen. Aber das ist doch wahrscheinlich Hausverbot, oder? Ja, eigentlich schon, ja. Dennoch gehst du da rein, oder wie? Bitte? Dennoch gehst du da rein. Ja, weil die kennt eine Verkäuferin und immer nur wenn die Verkäuferin da ist, dann gehe ich da rein, weil die weiß das ja nicht, weil die nicht da war den Tag. Ach so, und was sollst du dann für deine Stiefmutter klauen? Also Schminke. Gestern musste ich Parfüm im Wert von fast 50 Mark klauen und Zigaretten. Das heißt, du hast schon für sie geklaut? Ja, viermal jetzt. Viermal schon? Viermal. Hm. Was denkst du denn überhaupt dazu? Wie fühlst du dich dabei? Ja, ziemlich mies. Mhm. Also ich war die ganze Zeit drauf und dran, meinem Vater das zu sagen, weil ich habe eigentlich ein ganz gutes Verhältnis mit meinem Vater. Mhm. Und ich meine, ich kriege auch eigentlich alles, was ich will. Mhm. Auf Deutsch gesagt, ich kriege alles im Hintern reingesteckt. Mhm. Ne? Ja, und weil aber Freundin dabei war, wollte ich natürlich auch nicht als Feigling dastehen und habe dann natürlich mitgemacht. Also du redest jetzt von deiner Tat, ne? Als du das gemacht hast. Ja, ganz genau. Mhm. War das eigentlich das erste Mal, dass du das gemacht hast? Ja, das erste Mal. Mhm. Ja, und natürlich ging das auch in die Hose dann, ne? Mhm. Ja, und dann wollte ich dann zu meinem Vater sagen, ja, ich hab's gemacht, tut mir leid, kommt nie wieder vor. Aber da hat meine Stiefmutter gedacht, wenn du das machst, werde ich auf jeden Fall sorgen, dass du im Heim oder Internat kommst. So, Larina, jetzt muss ich immer ganz klar und deutlich sagen, wenn das alles so der Wahrheit entspricht, und ich glaube dir das, wie du mir das gerade geschildert hast, ja, ist deine Stiefmutter eine ganz miese Person? Ja. Mit dickem Ausrufungszeichen. Wie? Bitte? Mit einem ganz dicken Ausrufungszeichen sage ich das. Ja. Mit einem, eine ganz miese Person. Und wenn du zu mir sagst, dass du eigentlich ein gutes Verhältnis zu deinem Papa hast, bist du das einzige Kind eigentlich? Ja. Ja. Dann wirst du nichts anderes tun morgen früh oder morgen, wenn du ihn siehst, und ihm alles erzählen. Alles. Und zwar, dass du geklaut hast. Und du musst ihm auch erzählen, dass diese Frau dich animiert oder dich letztendlich erpresst hat, dass du für sie klauen musst. Ja, aber ich weiß ja nicht, ich meine, ich weiß nicht hundertprozentig, ob er mir glauben wird, weil er weiß, dass ich meine Stiefmutter hasse, weil ich komme auch so nicht mit ihr klar. Und er denkt dann, ich will die auseinanderbringen und vielleicht denkt er, ich würde mir die Geschichte ausdenken. Mhm. Dann überleg doch mal, wie du ihm das vielleicht beweisen könntest. Vielleicht auch anhand der Geschichten oder der Gegenstände, die du geklaut hast. Die sind ja, die sind ja auffindbar bei euch im Haushalt. Ja. Gut, das ist auch noch nicht der richtige Beweis, da könnte man auch noch, aber überleg mal vielleicht so einige Sachen, wo du es ihm noch näher mitbringen könntest. Auf jeden Fall, selbst auf das Risiko hin, dass er ein bisschen skeptisch ist, musst du das sagen. Weil du begehst ja ständig neue Straftaten und irgendwann packen sie dich nochmal und du kommst in Teufels Küche. Ja. Ne, einmal, das ist die eine Geschichte, die eine Seite der Geschichte. Und die andere ist, dass dein Vater darüber aufgeklärt werden muss, was seine neue Frau mit seinem Kind anstellt. Mhm. Diese Frau macht aus dir ja eine kriminelle Person. Ja, ich weiß. Und das darfst du nicht mitmachen, dann musst du sofort, und so schnell bringt die dich nicht ins Internat oder weiß ich wohin. Und wenn du einen guten Rat zu deinem Vater hast, wird er das sowieso nicht zulassen. Mhm. Red mit dem, aber wirklich, und ganz dringend und unbedingt. Ja. Ja? Und nicht morgen wieder losgehen und irgendwas klauen. Nein. Ja? Mhm. Sarina, ruf mich doch bitte noch einmal an. Versuch durchzukommen. Ja. Und erzähle mir, wie dein Vater reagiert hat und wie die Geschichte sich weiterentwickelt hat. Mhm. Wollen wir mal so verbleiben? Ja. Also, toll, toll, toll für das Gespräch. Und ich bin ganz gespannt, wir sind alle ganz gespannt, wie dein Vater reagiert und wie es weitergeht. Mhm. Dummen, ich wollte noch was sagen. Ich finde dich wirklich sehr bewundernswert, wie du deine Sendung machst. Du bist ein super, super, super lieber Mann und ich wünsche dir viel Glück für deine weiteren Sendungen. Du bist ein super, super liebes Mädchen und ich bedanke mich sehr herzlich. Okay. Tschüss, Sarina. Und du meldest dich, ja? Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Telefonnummer 0800 5678 111. Eine kostenfreie Telefonnummer, wenn ihr mich erreichen wollt. Und ihr könnt mich auch per Fax erreichen unter 0800 5678 110. Und vergesst nicht, die Telefonnummer draufzuschreiben. Wenn ihr faxt, dann können wir euch vielleicht zurückrufen und in die Sendung stellen. So, wen haben wir jetzt? Marion. Marion ist 35 Jahre alt. Ja, hallo. Schönen guten Morgen, Marion. Ja, guten Morgen. Ich habe ein bisschen schwieriges Thema, also ein altes Thema. Ich beziehe mich da so ein bisschen auf gestern, auf die Sabine. Mhm. Und so habe ich das umgekehrt miterlebt als Kind. Und wie der Vater nach Hause kam, sich umgezogen hat und in Frauenkleidern war. Also wir hatten gestern, muss ich erklären, wir hatten gestern einen Anrufer, einen transsexuellen Anrufer, Sabine, der aber im Alltag als Mann lebt und sich gibt, verheiratet ist, Kinder hat und letztendlich nur zu Hause in den Abendstunden sich als Frau ausleben kann. Ja, genau. Und ich habe das eben umgekehrt erlebt als Kind. Und erstmal glaube ich nicht, dass seine Kinder das nicht wissen. Sie haben ihn bestimmt schon gesehen. Kinder stehen nachts auf, die wollen irgendwas zu trinken haben oder so. So habe ich ja selber auch mitbekommen. Ja, und dann... Wie alt warst du denn, als du es mitbekommen hast? Bitte? Wie alt warst du denn, als du es mitbekommen hast? Das war immer so. Und es war auch schon immer so der... Ich bin sehr aufgeregt. Red einfach mal drauf los. Das geht nicht hin. Ich habe zum Beispiel mal in einer Familienversammlung irgendwas gesagt und alles war erstarrt und meine Mutter dann, ja, Vater hat sich dafür für Karneval umgezogen. Also es war immer so. Der kam nach Hause und hatte seine Frauenkleider an. Also er zog sich um und seine Frauenkleider. Man durfte es nicht sagen. Es wurde mit heimgedroht und alles gab. Wie viele Kinder wart ihr? Wir waren zu zweit. Meine Schwester ist 5 Jahre älter. Und im Gegensatz zu mir hat sie die Anfänge miterlebt. Für mich war das immer so. Hat dich das als Kind irgendwie so durcheinander gebracht und befremdet? Du wusstest das ja gar nicht einzuordnen, was da los ist. Es war so normal für mich. Hat er denn dann auch so richtig im Wohnzimmer als Frau gesessen, neben deiner Mutter? Ja, klar. Der hat sich sogar das Beerdigungskostüm, war seine Lieblingskleidung. Was, das Beerdigungskostüm? Ja, also was meine Mutter immer zur Beerdigung anhatte, das war sein Lieblings. Und dann hat er Seidenstrümpfe gehabt und sich geschminkt und Parfüm und so. Also es war für dich normal, aber irgendwie war es ja denn nicht normal, weil man nicht normal drüber reden konnte, ne? Nein, ich habe das also zum ersten Mal richtig gemerkt. Da stand der Arbeitskollege von meinem Vater vor der Tür und der hat angeschellt gehabt. Vater war auch in normalerweise für mich ganz normal, in Frauenkleider. Und hat gesagt, der Chef ist gestorben, ihr Mann muss sofort kommen. Und da hat meine Mutter ihm die Tür zugeschlagen. Und mein Vater wirklich wie rasend, sich umgezogen und alles. Ja, und da habe ich zum ersten Mal gecheckt, hier läuft ein falscher Film. Und da habe ich auch das Lügen gelernt von meinen Eltern. Also du hast dich nie getraut, das irgendwie so im Freundeskreis zu erzählen, bei Verwandten? Ich bin 35 Jahre alt. Ich meine, das ist... Nee, damals meine ich, als Kind. Nein, wo denn? Ich durfte ja nicht. Es wurde ja gesagt, wenn du das mal sagst, dann muss der Papa ins Gefängnis. Ja? So, bist du, wie du gerade selbst sagtest, heute 35 Jahre alt. Wie hat sich das denn dann entwickelt, als du älter wurdest und als du erwachsen warst? Ja, ich habe sie geschützt, wie sie es immer wollten. Es ist nicht das erste Mal, dass ich drüber rede, aber... Ist denn irgendwann mal, beispielsweise als du 18, 19, 20 warst, ganz offen darüber gesprochen worden? Nein. Wie sieht es heute aus? Lebt dein Vater noch? Ja, er lebt noch und er hat sich dann... inzwischen hat er sich anderen Sachen zugewandt. Wie anderen Sachen? Ja, der ist inzwischen ein religiöser Fanatiker geworden. Also er lebt nicht mehr seine Transsexualität? Ich weiß es nicht. Du weißt es nicht. Aber auf jeden Fall, wenn du zu Hause bist oder deine Eltern besuchst... Nein, er hat mit mir gebrochen. Ach so. Aber meine Mutter wird ihn weiterhin so schützen, wie sie es bisher gemacht hat. Ich weiß nicht, ob er noch Kostüme im Schrank hängen hat oder nicht. Also eine tragische Geschichte. Da ist jemand gewesen, der das wahrscheinlich jahrzehntelang unterdrückt hat, jetzt vielleicht aus Kompensation irgendwie in einen religiösen Fanatismus abgeglitten ist. Und du oder ihr als Kinder habt das immer irgendwie mitbekommen. Ja, aber sehr. Ihr habt es mitbekommen, aber es war letztendlich dann doch ein Tabu, ne? Ja, wir durften das nicht sagen. Und wenn, wurde es als Scherz gemacht. Der Vater hatte ein Karnevalskostüm anprobiert. Und hinterher haben wir dann psychische Prügel bekommen. Wie konntest du uns so bloßstellen? Wir konnten ja, mein Vater war so 3 Uhr zu Hause. Ich konnte auch nie eine Freundin mit nach Hause bringen. Ich wusste ja nicht, wie ist der angezogen. Hast du heute Kontakt zu deiner Mutter noch? Nein, eigentlich nicht. Auch sie steht voll hinter dem Vater. Was würdest du deinen Eltern vorwerfen, wenn du das so im Nachhinein alles betrachtest? Alles Sie haben mich gequält. Weißt du, was ich auch glaube? Nach dem, was du jetzt erzählt hast, und Sabine hatte gestern so Bedenken, ja, die Kinder und die Familie, die Kinder werden wahrscheinlich viel besser damit umgehen, wenn man ihnen das ganz offen sagt und ihnen auch erklärt, als so eine, so ein Versteckspiel, wie du es hast erleben müssen. Deshalb rufe ich ja an. Das ist ja der Grund. Ich kann der Sabine nur sagen, bitte geh raus aus der Familie. Ein, zwei Jahre, auch deine Frau muss damit fertig werden. Und dann könnt ihr euch wieder annähern. Nur wenn sie in der Familie bleibt, verliert sie ihre Kinder. Sie muss jetzt raus. Ich danke dir sehr für... Ja, weil du, das ist ja anzunehmen, was du, sehr sogar, weil du das am eigenen Leibe erfahren hast. Ich hoffe, ich habe das irgendwie rübergebracht. Mit Sicherheit, ganz klar. Liebe Marion, vielen Dank für deinen Anruf. Jo. Toi, toi, toi, alles Gute. Jo, danke. Tschüss. Tschüss. Jetzt begrüße ich herzlich den 17-Jährigen. Wer ist 17? Hallo Sven. Ja, hier bin ich. Ja, hallo Sven, du bist 17 Jahre alt, grüß dich. Dein Thema. Ja. Ich habe es nicht verstanden, da war eine Störung im Telefon. Also, ich habe dich gerade vorgestellt, dass du Sven bist, 17 Jahre alt bist und ich habe gefragt nach deinem Thema. Ja, und zwar Thema, ich weiß nicht, in welche Kategorie das passt. Also, Ihr Kollege hat schon gesagt, schlechter Film. Und zwar mir ist das Folgendes passiert, also das ist keine Vorgeschichte. Ich bin 17 Jahre alt, ich wohne in einer Wohnung, die vom Jugendamt bezahlt wird. Ich gehe zur Berufsschule halt, mache da meinen BGS-Tischler. Ja, und halt, was? Du lernst Tischler oder was? BGS, also das ist Berufsgrund, ja. Ja. Ich bin noch keine Vorbereitung halt. Ja, und deswegen, mein Geld ist halt ziemlich knapp. Und in der Berufsschule habe ich halt ein Angebot gekriegt, jemand, der mir Geld weiterhelfen sollte. Deswegen sollte ich als Kurier von Berlin nach Hannover halt Kokain schmuggeln. Dieses Angebot hast du in der Berufsschule von einem Kollegen bekommen? Nein, nein, ich habe erst hat mir jemand immer gesagt, er kennt jemanden, der mir Geld weiterhelfen kann, ich sollte mich treffen. Er hat mich mit dem, der mir das gesagt hat, auch zusammen getroffen. Ja, wir sind, der meinte, er soll halt das von Berlin nach Hannover bringen. Er meinte, ich gebe dafür 500 Mark. Und wenn das alles gut klappt, dann kriege ich auch öfter was und würde auch mehr Geld verdienen. Und dann habe ich das halt auch gemacht. Du hast es gemacht? Ja. Wie oft hast du es gemacht? Wie bitte? Wie oft hast du es gemacht? Das war ja einmal und das ging schief. Was ist passiert? Ich weiß, ich hatte schon die ganze Fahrt über, hatte ich schon Angst, weil ich weiß nicht, was ich mir eingebildet habe. Jedenfalls denn meinte ich, dass Leute mir hinterhergehen die ganze Zeit, auch in der Zucht, mich beobachten. Das war auch so. Sven, lass mich mal eben fragen, wie hat man dir dieses Kokain überreicht? Wie war das verpackt? War das ein Päckchen? War das eine Schachtel? Oder wie groß war das? Wie sah das aus? Nein, ich habe halt... Ich habe eine Telefonnummer gekriegt, die sollte ich anrufen. Habe ich auch gemacht. Dann sollte ich vor eins ins Café kommen, bin da auch hingegangen, habe einen Rucksack gekriegt. Ich habe den noch nicht aufgemacht weiter irgendwie. Das war mir halt egal irgendwie. Also das Zeug war im Rucksack. Ja. Gut, erzähl mal, wie die Sache dann aufgeflogen ist. Ja, die ist nicht richtig aufgeflogen. Das ist ja nur der Anfang von der ganzen Serie. Jedenfalls habe ich das dann weggeschmissen. Wo ich dachte, die verfolgen mich, habe ich das weggeschmissen, bin in den U-Bahn gestiegen, bin weggefahren, von da weg zum Bahnhof, zurück nach Hannover gefahren, hat mir das gesagt, dass ich halt wahrscheinlich Polizei, dass die hinter mir her waren, meinte er, ja, du schuldest mir 2500 Mark und das ist auch sehr günstig halt, dass ich das halt bezahlen soll. Ich habe jetzt eine Woche Zeit, denen eine Anzahlung zu geben von mindestens 800 Mark. Naja, das konnte ich nicht machen. Standen sie bei mir vor der Tür, haben mich ins Auto gepackt. Dann sind sie mit mir in den Park gefahren in Hannover, haben mir Handschellen um eine Hand gemacht, die Hand um einen Baumstamm rum, sich zusammengebunden. Dann stieg einer aus dem Auto aus, hat mich halt vergewaltigt und auf Video aufgenommen. Und meinten, wenn ich das innerhalb von zwei Wochen nicht bezahle, kriegen das meine Eltern zu sehen und die Freundin vom und die Eltern von meiner Freundin halt. Moment, ja. die haben dich vergewaltigt und währenddessen... Nein, die nicht, die hatten jemanden im Auto, der es gemacht hat. Achso, da war jemand im Auto, der dich vergewaltigt hat. Ja, und die haben das nur auf Video aufgenommen. Und das haben die auf Video aufgenommen? Ja. Und die meinten halt, wenn ich innerhalb von zwei Wochen, also das ist jetzt letzte Woche Donnerstag passiert, wenn ich das innerhalb von zwei Wochen nicht bezahlen kann, dann kriegen das meine Eltern zu sehen und die Eltern von meiner Freundin. Und ich meine, ich wohne ja in einer Wohnung, die vom Jugendamt bezahlt wird. Also ich habe kein gutes Verhältnis zu meinen Eltern. Es wäre trotzdem, würde ich mich ohne Ende schämen. Aber schon, dass das Schlimmste wäre, wenn die das den Eltern meiner Freundin zeigen. Ich verstehe. Nun bist du in einer ganz verzwickten Situation. Du hast das jetzt einfach nur so quasi beiläufig gesagt, naja, da haben die mich vergewaltigt und einen Videofilm davon gedreht. War das nicht für dich ein katastrophales Erlebnis, diese Vergewaltigung? Ja, ich habe erst darum gebettet, ich habe gesagt, ich bezahle das irgendwie, das hilft nichts, und die haben auch noch gelacht halt, ne, bis halt die Kamera lief, hat keiner was gesagt, außer dass ich geschrien und geheult habe irgendwie am Anfang. Ich meine, ich wusste auch nicht, was ich machen sollte. Also erstmal kam ich mir ganz schön dreckig vor, ist klar. Und ich wusste auch nicht, wohin. Also ich konnte mit keinem so reden erstmal. Dann nur meine Freundin, also ich wollte mit ihr schlafen halt, konnte aber nicht. Dann hat mich gefragt, was los ist. Das hat ja nicht richtig was mit Sex zu tun gehabt, aber ich hatte, was dieses Tiefzimmer anging, erstmal keine Lust in gar keiner Richtung. Hast du währenddessen nicht ungeheure Schmerzen auch aushalten müssen, als der das mit dir gemacht hat? Ich habe das gar nicht so richtig gemerkt. Das war, als wenn in meinem Kopf irgendwas so drückt. Aber in meinem Kopf halt irgendwie, ne? Und das war auf einmal, ich war da halt wie betäubt halt irgendwie. Von der ganzen Sache habe ich gar nicht mitgekriegt. Pass auf, Sven. Also im Moment stehst du unter Hochspannung und hast super Angst, weißt gar nicht, was du machen sollst. Ja, vor allen Dingen, wenn die das jetzt weiterreichen, das ist nur Schritt 1. Das wird schon mal die Demütigung überhaupt sein. Aber danach, das wird der erste Schritt sein. Die wollen ja auf jeden Fall ihr Geld wieder haben. Die werden nicht nur viel weiter zeigen und dann wird meine Schuld los. Dann kommt bestimmt noch was Schlimmeres. Ich gebe dir nur mal kurz zu bedenken, wenn die das weiterreichen, liegt ja auch ein Beweismittel vor, dass du vergewaltigt worden bist. Ja? Oh schön, und das sieht ja noch jeder. Den Beweis will ich gar nicht haben. Nein, aber deswegen will ich dir sagen, so leicht werden die dieses nicht aus der Hand geben und weiterreichen. Jetzt sage ich etwas, wo du wahrscheinlich im ersten Moment wieder sagen oder denken wirst, nee, bloß nicht, und ich habe Angst und ich komme da so nicht raus. Du bist ja betreut, auch durch deine Wohnung vom Jugendamt, ne? Ja. Hast du da einen Ansprechpartner? Ja, ich habe einen Sachbearbeiter. Ist das ein Mensch deines Vertrauens? Hast du zu dem großes Vertrauen? Ja, großes Vertrauen halt, wie soll ich sagen, also ich verstehe mich sehr gut mit ihm, aber auch nicht mehr. Ich sagen würde, einer wie zwischen Vertrauen zu seinen besten Freunden hat. Okay, halt nur, ist klar, aber nur gut, das ist nicht dein Busenfreund, aber du sagst auf jeden Fall, dass du dich sehr, sehr gut mit dem verstehst. Du hast das Gefühl, der ist einigermaßen, der ist okay. Ja. Dann würde ich dir wirklich sehr, sehr dringend raten, Sven, mit diesem Mann dich zusammenzusetzen und dem diese ganze Geschichte zu erzählen, wie du sie mir erzählt hast. Das mache ich auf keinen Fall. Da ist noch was vorgefallen, also ein Kumpel von mir, der kennt sie auch, und der hat mir erzählt, ich habe ihm das nicht erzählt, was gelaufen ist, ne? Sondern er hat schon gesagt, ich habe ihm erzählt, ja, ich habe das halt gemacht und habe dafür mein Geld gekriegt. Und meinte, ey, bist du bekloppt mit den Leuten, das ich eingelassen, hat er mir erzählt, dass mit einem auch schon mal, ich weiß nicht warum, da Schwierigkeiten hatten, und den haben sie zusammengeschlagen, und ich weiß, dass der Anführer ist von denen, keine Ahnung, aber jedenfalls hat der, nachdem sie sich dann geschlagen haben, ein Messer genommen, in die Brustwarze abgeschnitten, und ich weiß nicht, das stimmt, das geht halt rum, und Sven, nur wenn du jetzt überhaupt gar nichts tust, wirst du von Tag zu Tag mit reingezogen in diesen Sumpf, und du wirst immer abhängiger von denen. Deswegen habe ich dir jetzt nicht... Nee, ich hau einfach ab und dann finden die sicher, dann ist gut. Ja, du machst gerade eine Lehre, hast du mir gesagt. Du kannst nicht einfach abhauen. Du kannst nicht alles hinschmeißen, nur deswegen. Wo willst du denn hin? Wie willst du leben? Von was willst du leben? Ich könnte erstmal zum Kumpel in Cousin, der ist Holländer, in Holland, da könnte ich eventuell hin. Oder hier in Deutschland halt. Ich habe noch einen Bekannten in Berlin, da könnte ich auch erstmal hin. Aber weißt du, wie das endet? Das endet dann hinterher, dass du nämlich auch irgendwie kriminell wirst, um dich durchzuschlagen. Ich habe jetzt gerade gar nicht sofort gesagt, geh zur Polizei, weil das machst du wahrscheinlich sowieso nicht. Nee, das, nein, deswegen, weil du wendest dich ja jetzt auch an mich, an eine ganz fremde Person, und weil du irgendeinen Rat haben willst. Ja, ich kann darüber reden, auch mit meiner Freundin. Ich weiß. Deswegen, ich suche ja jetzt auch nach einer Möglichkeit, dir zumindest einen Rat zu geben, dass du ein bisschen eine Hilfestellung bekommst. Und da ist mir am ehesten die Idee gekommen, dass du mit diesem Mann vom Jugendamt reden musst. Der wird dich nicht verpfeifen, und du kannst mit einem Erwachsenen, mit jemandem, der auch lebenserfahren ist, gemeinsam beraten, wie man da rauskommt. Das ist keine Lösung, einfach jetzt abzuhauen, Sven. Aber was soll mir das bringen? Ich erzähle diese Geschichte noch jemandem mehr, vor allem von Angesicht zu Angesicht, hier am Telefon zu erzählen. Das geht ja noch, aber von Angesicht zu Angesicht. Und im Grunde genommen kann mir auch nicht helfen. Es gibt noch eine Möglichkeit, dass ich irgendwie diese 2500 Mark besorge. Aber ich habe mir schon den Kopf darüber zerbrochen. Das funktioniert nicht mehr. Ich weiß nicht. Ich meine, 2500 Mark, ich meine, Sven, aber selbst, Leute, ja, selbst, ich fahre dafür in Urlaub, ist nicht viel, aber für mich ist es eine Menge. Klar, aber selbst dann weißt du nicht. Du bist jetzt da in ganz üble Kreise gekommen. Selbst dann weißt du nicht, ob du Ruhe haben wirst, wenn du 2500 Mark dahin geblättert hast. Dann haben die halt ihr Geld und dann sind da Kredit. So siehst du aus. So, das glaubst du. Dann kommen sie mit irgendwelchen anderen Sachen an und haben dich wieder in der Hand. Deswegen, wisch das nicht so vom Tisch. Du sagst, was kann der mir helfen? Du sollst mit dem reden und ihr sollt gemeinsam vielleicht etwas überlegen. Das weiß ich jetzt auch nicht genau, was der sagen wird, aber es ist auf jeden Fall ein Schritt zu einer vernünftigen Lösung. All das, was du jetzt vorgeschlagen hast, bringt überhaupt gar nichts, und du verstrickst dich noch viel weiter in die ganze Geschichte. Und dir ist überhaupt damit gar nicht geholfen. Denkst du denn, das sind korrekte Leute, wenn du 2500 Mark hinlegst, dann sagen die, okay Sven, alles klar, wir lassen dich jetzt in Ruhe? Dann hast du die nächste Forderung am Hals. Wenn ich das Geld gebe, wird er quitt und ich schicke ihm das Video. Das sagen die jetzt, das weißt du doch gar nicht, ob das stimmt. Die haben das Video in der Hand. Das ist, aber ansonsten, ich meine, so, wer mir das geraten hat, dass ich das machen soll, der hat ja schon auch öfter für die Sachen gemacht. Und der hat dann das halt getan, hat sein Geld dafür gekriegt und dann war gut. Mhm. Und warum sollen die denn nicht irgendwie, wenn ich jetzt da meine Schulden bezahle... Weil es Verbrecher sind und die irgendwie vielleicht ganz anders draufkommen wieder. Pass mal auf, Sven, ich möchte, dass du mit meinem Psychologen jetzt nochmal ein paar Worte redest. Wir müssen ja hier auch alle nicht die Strategien in aller Öffentlichkeit bereden, wie man dir helfen könnte. Das ist ja auch nicht so gut. Du legst mal auf und wir rufen dich sofort. Der Peter, so heißt mein Psychologe heute Nacht, ruft dich nochmal an und mit dem berätst du mal noch ein bisschen weiter, was zu tun ist. Wenn du schon nicht mit dem Mann vom Jugendamt redest, aber mit meinem Psychologen kannst du es ja machen. Ist ja jetzt anonym und nur am Telefon, okay? Ja, okay, mach ich. Ne? Also sofort auflegen und es wird gleich bei dir klingeln. Ich sehe, dass der Peter frei ist, er ruft dich an. Alles klar. Okay. Also dann danke, dass du zugehört hast. Ne? Alles Gute, Sven. Ja, bis dann. Tschüss. Ciao. Jetzt wollte ich eigentlich ein Päuschen machen. Machen wir weiter mit Amma. Amma ist 23 Jahre alt und jetzt am Telefon. Hallo. Hallo Jürgen. Hallo Amma. Wie geht's dir? Also nach dem Gespräch von gerade nicht so ganz gut. Wieso das denn nicht? Du hast doch Schlimmeres gewohnt, oder nicht? Aber ich habe schon gemerkt, dass der Sven in sehr bedrängter Situation ist. Ja, das stimmt auch wieder. Da hast du vollkommen recht, das stimmt. Ich bin nicht mehr in Bedrängnis, beziehungsweise war erst vor 2 Wochen in Bedrängnis. Was war los? Ich studiere in Magdeburg, im tiefen, dunklen Osten. Ich hoffe, alle Ossis verzeihen mir jetzt, aber ich kann leider über diese Stadt nur Schlechtes sprechen. Mhm. Ich lebe schon 23 Jahre in Deutschland, bin selber auch 23 Jahre alt, habe auch mittlerweile deutsche Staatsbürgerschaft und komme ursprünglich aber aus Syrien. Mhm. Und das sieht man mir halt an, weil ich nicht unbedingt blonde Haare habe. Mhm. Kann aber wahrscheinlich besser Deutsch sprechen als vielleicht manch anderer Deutscher. Und, klingt zumindest so, ja. Ich studiere da in Magdeburg. Was denn? Medizin. Seit 95, ja. Da habe ich angefangen. Und folgendes, das ewige, leidige Thema Rassismus. Mhm. Es ist ja aus den Köpfen der Menschen irgendwie nicht rauszukriegen. Mhm. Ich habe, als ich da angefangen habe, 3 Tage später bin ich leider zusammengeschlagen worden. Mhm. Ich stand abends in der Telefonzelle um 19 Uhr, also es ist nicht nachts gewesen oder so, habe mit meiner Mami telefoniert, um ihr zu sagen, dass ich heil und froh da angekommen bin. Mhm. Und hatte eine karierte Hose an und du weißt ja, dass karierte Hosen in der schwulen Szene häufig getragen werden. Ist das so? Ja, ist so kenne ich das. Also zumindest, ich kenne einige und die, das ist halt, ich weiß nicht, auf jeden Fall flog dann eine Bierflasche gegen die Scheibe, während ich mit meiner Mutter telefonierte. Mhm. Und ein 2x2 Meter Mensch macht da die Tür auf und mit ja dieser typischen Anzeichen halt Glatzkopf, Bomberjacke, Springerstiefel, Militärhose, fragte mich dann, ob ich Türke oder Tunte bin. Ich kann das bis heute nicht mehr genau definieren. Ich bin dann leider von dem Herrn wirklich massiv misshandelt worden. Ja? Mhm. Also er hat mich dann an den Kragen gepackt und meine... Der war alleine? Nee, da waren noch zwei hinter ihm. Also er war nicht alleine, aber er war der einzige Agierende und hat mich dann da so hochgehievt, mich gegen die Zelle gedrückt mehrmals, mich dann losgelassen, angespuckt und ist dann weitergegangen. Das ist ja noch nicht unbedingt das ganz Schlimme. Das Schlimme an der ganzen Geschichte ist, als ich dann die Polizei angerufen habe, damit ich eine Anzeige aufgebe, ich habe sofort aufgelegt, meine Mutter hatte ja da gerade einen halben Herzinfarkt. Ach, die hat das am Telefon mitgehört? Live am Telefon. Ach, ja, ganz genau. Und du hast dann von der Telefonzelle aus auch die Polizei angerufen? Ja, genau. Ich habe sofort aufgelegt, die 110 gerufen und ich meinte dann zum Polizeibeamten, dass ich gerade brutal zusammengeschlagen worden bin. Okay, ich war nicht verletzt. Er hat mich gefragt, ob ich verletzt bin. Ich meinte nein. Dann meinte er so, ja, dann brauche ich auch keinen Streifenwagen zu schicken. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Und dann meinte, dann bin ich ausgeflippt. Dann meinte ich zu dem, wenn Sie mir nicht sofort einen Straßenwagen schicken, werde ich gegen Sie und gegen Ihre ganze Abteilung eine Personaldienstaufsichtsbeschwerde einleiten. Und dann... Personaldienstaufsichtsbeschwerde? Ja, genau, da haben die tierisch Angst davor. Dass du den Begriff überhaupt da parat hattest. Ja, ich habe mich vorher mal kundig gemacht, was man so machen muss, um unsere netten Herren von der Polizei auch mal ein bisschen einzuschicken. Und kam dann ein Wagen? Nein, er meinte dann zu mir, wenn er einen frei hat, dann schickt er einen vorbei. Ja, und das hat mich noch mehr aufgeregt. Dann meinte ich zu dem, wenn Sie mich sofort einen vorbeischicken, dann kann ich für nichts mehr garantieren. Und dann wirklich 2 Minuten später kamen dann auch 2 Mannschaftswagen. Aber die netten Jungs waren dann schon längst weg. Und ich wohne ja in Wuppertal. Also ich wohne im schönsten Ruhrgebiet, im Bergischen Land. Und sowas gibt's ja gar nicht. Rassismus ist ja hier, das ist ja gar nicht, das existiert ja wirklich nur in den hinterletzten Ecken. Wir hatten sowas ständig konfrontiert. Vor 2 Wochen, da stand ich an der Kasse, wollte meine paar Sachen bezahlen und groß da meine Pfennige aus dem Portemonnaie. Das hat ein bisschen gedauert und hat sich eine kleine Schlange gebildet von 4, 5 Leuten, mehr nicht. Und dann meinte einer mit einer erhöhten Stimme, auch so ein älterer Herr, wahrscheinlich hat er noch die Zeit mitgemacht. Da meinte der ganz laut, kann der Ausländer mit unserem Geld nicht mal ein bisschen schneller zahlen? Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Ich habe 3 Jobs. Amma, hat das nicht zur Folge, dass du sagst, ich suche mir einen anderen Studienplatz? Ich würde sofort, und ich hoffe, dass mich jemand hört, der diesen Platz haben möchte, ich würde sofort tauschen, sofort. Also du rufst aus Magdeburg an? Nein, ich bin jetzt hier in Wuppertal. Ich Du studierst aber in Magdeburg? Ganz genau, richtig. Ich wohne aber in Wuppertal, also hab da mein Leben, Wohnsitz sozusagen. Wo würdest du gerne hingehen? Oh, das ist mir egal. Also ein Stück in den Westen, das reicht mir vollkommen. Jetzt denken wahrscheinlich alle, das ist der größte Ossi-Hasser, den es gibt. Aber der Osten an sich ist ja ganz attraktiv. Nur die Leute... Nein, es ist eine ganz subjektive Geschichte. Du hast nun mal diese Erfahrung gemacht. Ja, das kann man natürlich nicht verallgemeinern, aber man muss das ja ernst nehmen, was du erfahren hast. Insofern finde ich das durchaus in Ordnung. Richtig. Also wenn jemand einen Studienplatz tauschen möchte mit Amma, einen Medizinstudienplatz, er studiert in Magdeburg. Er würde sehr gerne hier in Nordrhein-Westfalen studieren, glaube ich, in Köln. Oder? Oh, Köln wäre prima, auf jeden Fall. Der möge sich bei uns melden. Aber auf jeden Fall bin ich schon mal froh, dass das glimpflich ausgegangen ist. Die hätten dich ja auch wirklich zurichten können. Ja, auf jeden Fall. Der war auch stark alkoholisiert. Mhm. Wahrscheinlich war das der Grund, warum er dann irgendwie seine Finger gelassen hat. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, man wird aber ständig mit sowas konfrontiert, wirklich. Also ich habe da auch mal im Krankenhaus gearbeitet und dann gehe ich da in dieses Krankenzimmer rein und mein Namensschild ist halt ausländisch und dann werde ich dann als erstes gefragt, bevor ein Guten Morgen über die Lippen kommt, sind Sie Ausländer? Ja, dann antworte ich ganz prompt, nein, ich bin vom Ordnungsamt und ich gucke, ob die Deutschen alles richtig machen. Ja. Wir wollen jetzt aber bei aller subjektiven Betroffenheit natürlich mal ganz klarstellen, dass natürlich nicht alle ostdeutschen Leute Rassisten sind. Wundervolle Ossis, wirklich. Ja. Also wobei ich diese Abspaltung Ossi-Wessi eigentlich gar nicht mag, aber in den Köpfen vieler Menschen schwirrt noch ein ganz merkwürdiges Bild über die Westdeutschen oder überhaupt über andersartige Menschen. Okay, vielleicht wirst du von uns hören. Mal gucken. Ich hoffe es. Alles Gute. Ich wünsche dir was. Tschüss, mein Lieber. Tschüss. Tschüss. 1:44 Uhr. Jetzt machen wir unsere kleine Pause. 1.45 Uhr und 13 Sekunden. Hier ist Radio 1 live und das WDR-Fernsehen mit Domian, unserer allnächtlichen Telefon-Talkshow. Heute Nacht könnt ihr anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Morgen haben wir wieder eine feste Themennacht. Da heißt unser Thema mit einer Lüge gerettet. Gab es so etwas schon mal in eurem Leben, dass ihr euch mittels einer Lüge richtig aus der Schlinge herausgezogen habt? Das ist das Thema morgen, mit einer Lüge gerettet. Heute können wir über alles reden. Telefonnummer 0800 5678 111. Ich begrüße herzlich den 16-jährigen Marc. Hallo Marc. Hallo? Entweder hat Marc jetzt aufgelegt oder wir haben eine Störung in der Leitung. Ich glaube nicht, dass er aufgelegt hat. Es klang irgendwie so seltsam. Ich glaube, wir haben wirklich eine Störung. Dann machen wir weiter mit Christoph. Und Christoph ist 14. Ja, hallo. Hallo Christoph, mein Gott, klingst du weit weg? Ja, Handy. Handy, ja, ja. Was ist das Thema? Ja, Magersucht. Magersucht? Ja. Bist du magersüchtig? Ja. Wie schwer bist du denn? 40 Kilo. 40 Kilo und wie groß? 1,75 Meter. 1,75 Meter und 40 Kilo. Ja. Seit wann hast du denn diese Krankheit? Ja, also fing so an mit 12 so. Also vorher war ich wog ich mit 8 Jahren schon 40 Kilo. Mhm. Und alle haben mich gehänselt, ja. Dann also weil du da zu dick warst, ne? Wie bitte? Weil du da zu dick warst. Ja, und dann habe ich immer weniger gegessen. Mhm. Das fing so mit 12 an, dass es dann immer mehr abnimmt. Dann bist du da auf der Straße irgendwo, das ist ein Rauschen. Wie bitte? Bist du da irgendwo auf einer Straße? Nee. Nee, es rauscht unglaublich. Ja, jetzt müsste es weg sein. Ist ein bisschen besser, ja. Ja. Mit 12 Jahren hat es dann angefangen. Wie haben deine Eltern denn reagiert, als die merkten, dass du immer weniger gegessen hast? Ja, also ich hab's denen gesagt, die meinten ja, ess mal was. Ja, so ja, ich ess was. Also sie haben dann immer lecker Essen gekocht. Mhm. Ja, ich wurde immer dünner, also ich habe nur so ein paar Kartoffeln oder so gegessen. Ja, und dann fing ich an, so, damit es in der Schule nicht auffällt, so zwei Hosen anzuziehen oder so. Mhm. Also merkt, weiß auch so gut wie keiner. Wie ist denn das im Moment? Bist du schon irgendwie in Behandlung bei einem Arzt? Ja, ich gehe einmal in der Woche zum Psychologen. Mhm. Und hat das schon eine Wirkung? Nee, eigentlich nicht. Wird eigentlich noch schlechter. Du bist 14 Jahre alt und schon magersüchtig. Wie viel nimmst du denn am Tag so zu dir im Moment? Ich trinke eigentlich nur Wasser, auch nicht gerade viel. Und ja, Obst, Geist in der Schule esse ich nicht. So mittags mal ein paar Kartoffeln und ein bisschen Gemüse. Also immer nur so ein bisschen von irgendwas. Mhm. Erbrichst du das auch manchmal wieder? Also zum Beispiel bei nach dem Essen nicht, aber sagen wir jetzt, es gibt ja so extra Nahrung, damit man dick wird. Mhm. Und das Zeug ist so dickflüssig, wenn ich das nur im Mund nehme, dann muss ich kotzen. Mhm. Das hat dir der Psychologe oder der Arzt aufgeschrieben oder empfohlen, das zu nehmen? Ja. Mhm. Wie gehen denn deine Eltern jetzt damit um? Bedrängen die dich manchmal noch, dass du was essen sollst, oder lassen die dich ganz in Ruhe? Ja klar, jeden Tag. Also die wollen das ja. Mhm. Was sagt denn der Psychologe zu dir, wie du dich verhalten sollst oder wie es weitergehen soll? Also der redet nur mit mir über dieses Thema und solche Sachen. Der will halt wissen, also am Anfang wollte er die Hintergründe wissen, habe ich ja dann erzählt, ist ja klar. Mhm. Ja, und dann sagt er halt, ja, so Therapie halt. Ich war auch in Kur, so, also wo alles gut abläuft, so. Ach, du warst auch schon in Kur deshalb? Ja, klar. Wie viele Wochen? 3 Wochen. Das ist ja nicht lange. Hat das denn... Nee, eigentlich nicht. War es denn danach, dann hat sich der Zustand ein bisschen gebessert? Ja, aber nur für kurze Zeit. Mhm. Also danach wurde es direkt wieder schlechter. Wenn du dich jetzt, du bist ja schon recht groß, 1,75 Meter, wenn du dich so anguckst im Spiegel, wenn du aus der Dusche kommst, findest du dich, gefällst du dir selbst? Nee, ganz und gar nicht. Ich will ja zunehmen. Mhm. Also das ist eigentlich nicht seelisch. Mhm. Also ich fühlte mich besser, wo ich dick war, so gesehen. Mhm. Gibt es denn, wenn du jetzt in der Schule bist, das fällt ja nun doch auf, auch wenn du 2 Hosen anziehst, gibt es da Hänseleien, dass du nur so ein Klappergestell bist? Nee, das merkt keiner, keiner, weil beim Schwimmunterricht mache ich nicht mit, der Lehrer weiß das wohl. Ich ziehe wirklich viel an, mehrere Pullover extra so, zum Beispiel die Hosen in der Größe, der Bund drumherum, der ist ja auch dann entsprechend breiter und der passt nicht, das ist morgens eine Riesenwurschtelei, den Gürtel richtig hinzukriegen und so, dass das nicht alles abrutscht. Aber wie machst du es denn, im Sommer, wenn man nun auch obenrum nicht mehrere Pullover anziehen kann? Bin ich so gut wie nicht draußen. Also sitze ich in meinem Zimmer oder so. Ja gut, aber du musst doch zur Schule gehen. Ja, in der Schule ziehe ich Langhosen an. Das machen wohl mehrere auf unserer Schule. Das ist kein Problem. Ja gut, aber obenrum, T-Shirt und so. Ja gut, an den Armen. Aber, aber auch längere halt. Nur so vorne. So. Was hast du denn für ein Gefühl? Beschreib mir das mal. Wenn du dann doch mal was gegessen hast und vielleicht einen Tick zu viel gegessen hast als üblich für dich, was geht dann so in dir vor? Ja, ist so ein komisches Gefühl. Ja, hoffentlich nehme ich mal zu. Aber ich kenne auch viele Erfahrungen von welchen, die sind nicht magersüchtig und die wollen einfach so ein bisschen zunehmen. Die kommen sich ein bisschen zu dünn vor und die schaffen es auch nicht. Also viele sehen so, abnehmen ist so schwer, aber zunehmen kann genauso schwer sein. Also ich finde das schon sehr bedenklich, wenn du 40 Kilo wiegst, in deinem Alter mit 14 Jahren und 1,75 Meter doch schon groß bist, ist denn noch niemand auf die Idee gekommen, dich mal wirklich länger in Kur zu schicken? 3 Wochen ist ja nun, wie ich gerade schon sagte. Steht bevor. Steht bevor. Ja, das mit den 40 Kilo ist ja auch in den letzten 3 Monaten so passiert. Vorher war es ja noch besser, nur es fiel vorher auf, dass ich so pro Monat ein Kilo oder so abnahm. Wann sollst du jetzt in Kur? In 9 Wochen so. Erst in 9 Wochen. Bist du denn auch so richtig, willst du das auch? Willst du zu dieser Kur gehen? Ja, klar. Auf jeden Fall. Und wie lange wird die dauern? Ich glaube 8 Wochen. Also ich glaube, in deinem Fall, wie du das jetzt geschildert hast, ist das die einzige Lösung, dir zu helfen und dass du da wieder so ein bisschen in Not kommst. Ja. Weil alleine schaffst du es ja sowieso nicht und so die Gedanken, die man sich darüber macht, die helfen ja auch nicht. Ne? Die einen, wenn man einsichtig ist, das hilft ja alles gar nicht. Du kannst ja nicht gegen dich an. Ich weiß ja auch nicht, woher das kommt. Das ist irgendwie so verrückt. Also. Und jetzt gehst du zum Psychologen wahrscheinlich einmal in der Woche und das reicht natürlich nicht aus für so einen, für den Grad der Erkrankung. Ja, mir kommt eigentlich der Psychologe meiner Meinung nach, ich will da nicht so ganz hin. Der redet ja eigentlich nur mit einem. Also ich finde das ein bisschen so, na Quatsch. Was würdest du denn dir erhoffen von einem Psychologen? Wie sollte er denn mit dir umgehen? Weiß ich nicht, ja, der ist natürlich ein netter Kerl, so, aber ich weiß nicht. Also im Prinzip stehst du da auch ganz hilflos vor, ne? Vor ihm jetzt und vor dir selbst, wie es weitergeht. Und deine Eltern mit Sicherheit auch. Ja. Also Christoph, ich finde das schon erstaunlich, dass du in deinem Alter auch schon so viel darüber nachgedacht hast und dich da auch so ausdrücken kannst. Du hast ja auch eine richtige Leidensgeschichte schon hinter dir, ne? Ja, geht so. Hast du Freunde? Ja, nur einen so. Also natürlich viele so, sprech mich mal an, kannst du heute oder so, aber ich gehe, dann habe ich mich mal mit dem getroffen und dann sage ich einfach, dann komm, wir gehen schwimmen, ne? Ich habe keine Lust, Fußball, will ich auch nicht. Dieser eine Freund, weiß der richtig Bescheid über alles? Ja, über alles. Das war schon mal gut, wenn man so einen Freund hat, ne? Ja klar, der hilft mir auch sehr so. Also ich würde sagen, der ist besser als jeder Psychologe. Ja klar, so ist das auch. Ja, wenn man einen guten Freund hat, ist das so. Ja. Ich finde, dass du ein ganz toller Junge bist, Christoph. Und ich bin ganz guter Dinge, dass du das schaffen wirst. Und bin sehr froh, dass das klappt, dass du bald zu dieser Kur kommst. Und geh da auch mit vollem Elan hin und ran. Und vielleicht hat es ja dann eine Wirkung. Und vielleicht können wir nach deiner Kur ja auch nochmal miteinander reden. Ich werde mich mit Sicherheit erinnern an dich. 14 Jahre und magersüchtig. Ja, dann ruf ich mal an. Genau. Das wird dann vielleicht dann irgendwie vor dem Sommer noch sein. Ja. Hoffe ich. Alles Gute, Christoph. Ja, okay. Von Herzen. Und ich hoffe, dass es was werden wird. Ich bin ziemlich sicher, dass du es schaffen wirst. Ja, und ich habe noch mal eine Frage. Ja. Könnte denn in irgendeiner Sendung mal die alte Pausenmusik gespielt werden? Ich glaube, das ist nicht möglich. Die haben wir gar nicht mehr. Die ist verschrottet worden. Ach so, ja, okay. Fandst du die besser, die alte? Nee, die habe ich noch nie gehört. Nur ich habe von vielen gehört, die sei besser. Ach so, ja. Nee, ich glaube, die können wir nicht mehr spielen. Die ist weg irgendwie. Aber ich guck mal nach, ob sie irgendwo in der Schublade in der Ecke noch rumdümpelt. Okay. Ja, okay, danke. Tschüss, Christoph. Ja, tschüss. Tschüss. Daniela, 20 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo, Daniela. Guten Morgen. Dein Thema. Ja, ich habe ein ganz anderes Thema. Und zwar, ich bin mir in der Zeit etwas bewusst geworden, dass ich, glaube ich, sexsüchtig bin. Du bist sexsüchtig? Ja. Eine 20-jährige junge Frau ruft mich an, die sexsüchtig ist. Wie kommt, wie bist du zu dieser Auffassung gekommen? Also ich bin, muss ich schon sagen, seit knapp über 2 Jahren mit meinem Freund zusammen. Mhm. Und es klappte eigentlich immer ganz gut. Wir hatten also wirklich immer sehr schönen Sex so. Nur mir ist immer schon aufgefallen, dass ich wirklich mehr wollte als er. Das ist ja sehr ungewöhnlich, weil eigentlich, also im Allgemeinen wollen ja meistens die Männer öfter. Ja, sag das nicht so. Also ich habe ja auch schon ganz andere Geschichten. Mit meinen Freundinnen, ich habe mit denen drüber geredet so, und die meinten, dass bei denen immer die Männer wollen und so. Mhm. Und bei uns war es halt umgekehrt. Aber jetzt ist er halt vor ein paar Monaten weggezogen, 200 Kilometer, und ist nur am Wochenende da. Was? 2,5 Kilometer? 200. 200, ja. Ich dachte schon. Ja, und also seitdem, also ich werde langsam wirklich verrückt, glaube ich. Zwischendurch, wenn er dann wirklich ein paar Tage dann weg ist, dann sitze ich irgendwo bei irgendwelchen Bekannten und ich kann euch ja nichts anderes mehr denken. Dann sitze ich da und gucke irgendeinen Punkt an. Oder ich lasse. Und denkst dann nur noch an. Ja, Sex. Und meistens kompensiert sich das auf irgendjemanden, der dann da ist oder so. Und also, das ist mir echt immer so peinlich. Moment, Moment. Du machst dich dann auch ran an die Männer oder ist das nur Fantasie? Ungewollt mache ich es, glaube ich. Also ich glaube, sagen wir mal so, ich sende wahrscheinlich ungewollte Signale. Na gut, aber du hast es noch nicht mit, bist du nicht fremdgegangen? Ja, noch nicht. Noch nicht, das ist mein Problem. Aber du platzt fast und denkst, es wird was passieren, es kommt über mich. Ja, vor allem, ich habe dann jetzt auch jemanden kennengelernt, der, wie soll ich sagen, also wenn ich sende, ist er meistens sehr auf Empfang, um es so auszudrücken, der sich auch... Also der weiß, dass ich einen Freund habe, aber der sich halt irgendwie an mich ranmacht. Der wahrscheinlich der Sache nicht abgeneigt gegenüberstünde. Ja, keineswegs. Hm. Wie ist es denn mit Selbstbefriedigung? Ja, schon, aber ich finde, das kann man nicht vergleichen. Nee, aber also, man kann sich da schon ganz gut Erleichterung verschaffen, ne? Wenn man, ja, wenn's aber mal, das ist dann auch wirklich dann immer nur die Notlösung und dann den nächsten Tag ist dann... Wobei man sich das ja auch sehr schön machen kann und sehr zelebrieren kann. Ja, aber das reicht mir nicht. Das reicht dir nicht. Du brauchst einen Mann. Ich brauch den Mann dazu. Du brauchst einen Mann. Du brauchst keinen Massagestab, du brauchst einen Mann. Genau. Ja, das ist ja auch dann irgendwie, meine Freunde, die kriegen das schon ein bisschen mit irgendwie, weil ich dann auch irgendwie so komische Sprüche dann... sage und dann kommt von denen auch immer sowas Dummes, so, ja, soll ich dir ein Dildo schenken oder so. Also die finden das total komisch und ich finde das gar nicht mehr lustig. Nee, nein, nein, das heißt... Also dieser eine Mensch da, also heute, ich bin fast durchgedreht, wirklich. Fast wär's passiert heute. Ja, also wenn er nicht, also wenn ihm nicht was dazwischen gekommen wäre, jetzt von Termin her... Dann du könntest doch mit deinem Freund, ist das denn noch, also wenn du mit deinem Freund zusammen bist, ist das für dich durchaus befriedigend? Ja, sicher. Das schon. Also wenn es dann passiert, geht doch die Post ab. Ja. Ja. Mach doch mal Telefonsex miteinander. Ja, aber... Nicht aber, mal ausprobieren. Ja, einfach mal ein bisschen. Schon probiert, aber das hilft nicht. Wie, du hast mit ihm das schon ausprobiert? Ja, also ihm gegenüber sage ich das natürlich auch nicht, weil das ist ja mein Problem, weil ich jetzt also mit diesem einen Mann da, weiß ich nicht, also ich glaube wirklich, wenn ich den mal eine Stunde zu lange sehe, dann ist Ende und ich möchte meinem Freund ja nicht fremdgehen. Kannst du für nichts garantieren. Also dein Freund weiß gar nicht, unter welchem Druck du stehst im Moment. Genau. Mhm. Jetzt sag mir das nochmal mit dem Telefonsex. Habt ihr das wirklich mal richtig ausprobiert? Ja. Und das war nicht der Knaller für dich? Nee. Nee. Ja, also irgendwann habe ich mir einfach gedacht, so, der ist jetzt nicht hier und das bringt mir jetzt auch nichts. Mhm. Wie helfen wir dir jetzt auf die Schnelle? Schwieriges Problem. Du liebst deinen Freund. Ja. Mhm. Aber du brauchst Sex. Und du wohnst ja 200 Kilometer entfernt. Warum ist denn der überhaupt weggezogen? Ausbildung. Ausbildung. Mhm. Und wie oft seht ihr euch im Monat? Ja, jedes Wochenende. Jedes Wochenende. Ach, dann müsste das doch irgendwie hinzukriegen sein. Ja, das ist ja wirklich nur das Wochenende dann. Ja. Na gut, das Wochenende verbringt ihr wahrscheinlich dann ausgiebig im Bett. Also selbst wenn das dann wirklich total oft am Wochenende ist, was aber meistens auch nicht der Fall ist, weil er auch Termine hat, dann... das ist egal, also ein paar Tage später muss dann wieder. Daniela, wir müssen jetzt Schluss machen. Halt bitte noch ein bisschen aus. Wenn mir noch was ganz Tolles einfällt, rufe ich dich nochmal an, okay? Ja, das wäre sehr nett. Okay, tschüss Daniela. Okay, tschüss. Alles klar, danke, tschüss. In der Technik, Gunther Papperitz, unser Thema morgen heißt Mit einer Lüge gerettet. Bis morgen Nacht. Bye, bye.